Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Jeder von uns kennt das Nichtstun, verschiedene Formen wie Faulheit, Langeweile, Gewohnheiten, denen wir nachgehen, die im Grunde auch als Nichtstun bezeichnet werden können. Man wird mich immer faul nennen. Warum soll ich da was tun? Ich leg mich jetzt hier hin und ich steh nie wieder auf. Man könnte ja geradezu sagen, dass Faulheit, wenn sie zur Schau getragen wird, die subversive Art zu sein schlechthin ist. Man wird mich immer faul nennen, deswegen leg ich mich jetzt hin und ich steh nie wieder auf. Wir dürfen nicht jede Untätigkeit, schon gar nicht jede Lähmung oder jede Schwäche als Faulheit bezeichnen. Denn es gibt vielfältige Gründe, nichts zu tun. Man wird mich immer faul schimpfen. Man wird immer faul sagen. Man wird mich immer faul nennen. Was ist Faulheit? Sind wir gleich faul, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht arbeiten? Und was bedeutet Faulheit und Faulsein in unserer heutigen Gesellschaft? Faul! Faulheit stammt vom biologischen Begriff der Fäulnis ab, im mittelhochdeutschen Fulenzen. Hier schwingt mit, dass etwas verdirbt, krankt, verkommt und damit auch das Gesunde zersetzen kann. Der berühmte Spruch, entferne den faulenden Apfel vom Gesunden, suggeriert in dieser Lesart bereits den gesellschaftlichen Begriff von Faulheit. Die menschliche Fäulnis stellte und stellt heute noch die vermeintliche Ablehnung von Arbeit dar, die als Gegensatz zum Faulen und Faulenzen angesehen wird. Doch ich hab einfach keine Lust. Den faulen Apfel vom Gesunden trennen, also krank von gesund trennen, ein kulturhistorisch und soziologisch explosives Thema. Ich hätt's gemusst, ist mir bewusst. Doch ich hab einfach keine Lust. Dass Faulheit nicht nur eine Zustandsbeschreibung, sondern Lebenspraxis sein kann, zeigt sich an den ursprünglich subversiven Jugendkulturen der Gammler und Punker. Diese stehen exemplarisch für die Ablehnung bürgerlicher Normen und Lebensformen und ziehen mit ihrer öffentlich zur Schau getragenen Faulheit nicht selten die Wut des sogenannten Establishments auf sich. 1966 singt Freddie Quinn als Reaktion auf die sprunghaft angestiegene Gammlerbewegung in der Bundesrepublik. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, will? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, will? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen, will? Wir. Am Beispiel der Gammler und Punker, Anti-Helden par excellence, zeigt sich, wie sehr Faulheit, wenn diese subversive Lebensform ist, die Gesellschaft provoziert und polarisiert. Faulheit als Kapitulation vor dem tätigen Leben? Passivität im Unterschied zum heroischen Arbeitsbegriff der bürgerlichen Gesellschaft? Heroisch ist hier jenes Arbeitsopfer, das jeder gottesfürchtige Mensch nach seiner Vertreibung aus dem Paradies, so das Alte Testament, zur Aufrechterhaltung des Lebens und für seine eigene Erlösung bringen müsse. Sei fleißig, widerstehe dem Verderben der Faulheit. Denn es ist nicht genug zu bedenken, dass Christus für das Heil der Welt gestorben ist, sondern es muss ein jeder die Wirkung und den Besitz dieser Gnade in der Welt für sich in Anspruch nehmen. So der Theologe und Reformator Johannes Calvin in seiner berühmten Predigt »Das Leben der Erlösten« aus dem 16. Jahrhundert. Hier kommt jenes Arbeitsethos zum Ausdruck, das später die Grundlage für das Gewinnstreben im Kapitalismus bildete. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Max Weber hat dies 1905 in seinem monumentalen Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« dargestellt. Faulheit hat einen schlechten Ruf in einer Gesellschaft, in der Erwerbs- bzw. Lohnarbeit und Gewinnstreben eine solch zentrale Bedeutung haben. Aber auch schon vor 2000 Jahren, zur Zeit des Urchristentums, galt mit den Worten von Apostel Paulus: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Diese Haltung ironisiert der Journalist Wolfgang Schneider in seiner Enzyklopädie der Faulheit. Der Faule macht sich schuldig an sich selbst wie an allen anderen. Er gibt seine Würde preis und darf nicht einmal mehr auf Gnade hoffen. Da er sich um nichts verdient macht, verdient er auch nichts. Basta. Was jedoch nicht immer oberstes Gebot des gesellschaftlichen Zusammenlebens war. In der griechischen Antike galt die Faulheit in Gestalt der Muße als höchstes Gut. Nach Aristoteles und Platon ist die Muße die Schwester der Freiheit, weil sie dem Menschen Selbsterkenntnis ermöglicht. Das heißt, dass der Begriff Muße zunächst eben einhalten und anhalten hieß, das heißt Frieden finden. Und erst später wandelt sich dieser Begriff und bedeutet dann Zeit haben, freie Zeit, für sich vor allen Dingen finden. Die Kulturwissenschaftlerin Viola Varson hat ein Buch über Faulheit und Muße herausgegeben. Deswegen betont Aristoteles nicht die Arbeit, nicht die Herstellung, sondern die Praxis, wie er sagt. Und das ist die Tätigkeit der freien Bürger, die untereinander beraten und dann entscheiden. Und das ist eben nur möglich unter den Bedingungen der Freistellung von starker körperlicher Arbeit. Volker Gerhardt lehrt an der Berliner Humboldt-Universität politische Philosophie und Ethik. Auch er hat sich viel mit den Themen Faulheit und Muße beschäftigt. Im Christentum tritt an die Stelle der Muße die Tätigkeit des Geistes im Dienste der Huldigung Gottes. Ora et labora. Bete und arbeite. Wer sich Gott entzieht, bezieht sich nur auf sich selbst, wendet sich daher gezielt von diesem göttlichen Gebot ab und wird als träge, modern gesprochen als faul, stigmatisiert. Der Müßiggänger oder Faule begeht daher die berüchtigte Acedia, Trägheit, eine der 7 Todsünden. Die Trägheit hat in der Tradition in der Regel nichts zu tun mit der körperlichen Masse, sondern mit einer ganz offenkundigen Zurückhaltung im Hinblick auf Entscheidungen und Tätigkeiten. Und wenn man nun theologisch eingestellt ist, kann man dann das natürlich auch verbinden mit einer entsprechenden Sorge, dass die Pflichten gegenüber Gott verletzt werden. Die Vertreibung aus dem Paradies ist mit dem Fluch verbunden, dass das Leben eben Mühe und Arbeit ist. Und wer sich diesem Gebot Gottes nicht fügt, ja, der widerspricht nicht nur den anderen Menschen, sondern der erfüllt auch seine göttliche Pflicht als Mensch nicht. Lebe zum Arbeiten, nicht arbeite zum Leben, schreibt Calvin. Das schien die Garantie gegen das faulende Verderben zu sein, womit die Kirchenzucht in engen Zusammenhang mit der Arbeitszucht gebracht wurde. Faul sein gehört sie einfach nicht. In einer Gesellschaft, die das Gegenteil so besonders hoch schätzt, Geschäftigkeit, Betriebsamkeit, Aktivität, unterbrochen irgendetwas tun, Leistungsbereitschaft zeigen etc. Wolfgang Engler ist Kultursoziologe und prominenter Kritiker der sogenannten Arbeitsreligion. Mit seinem Buch »Bürger ohne Arbeit – für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft« hat er das Thema Arbeit, Faulheit, Muße in unserer hocheffizienten und produktiven Gesellschaft provokant erörtert. Mit der Reformation und der zunehmenden Industrialisierung erfolgt die epochale Akzentverschiebung. Faulheit wird zur zersetzenden Laxheit, die Arbeit hingegen zum Hauptziel des menschlichen Strebens. Wenn man wirklich eine historische Zäsur ansetzen wollte, dann müsste man zurückgehen bis zum Eintritt in die Ära des industriellen Kapitalismus, weil da sich zum ersten Mal alle relevanten sozialen Gruppen über Arbeit definieren. Der Zwiespalt von Faulheit und Arbeit spitzt sich in den grundlegenden preußischen Tugenden Fleiß, Disziplin, unbedingter Gehorsam zu. In Preußen wurde Faulheit das erste Mal unter Strafe gestellt. Wer auf öffentlichen Plätzen herumlungerte oder bettelte und dabei aufgegriffen wurde, lief Gefahr, für mehrere Tage ins Gefängnis gesteckt zu werden. Das zeigt bereits ein preußisches Gesetz aus dem Jahr 1854 betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen Arbeiter. Trägheit, Ungehorsam und Zuchtlosigkeit des Gesindes und der ihnen gleichzustellenden Arbeiter beeinträchtigen nicht die Herrschaft allein, sie gefährden das gemeine Wohl, und zwar in erheblichem Maße. Nicht allein, dass die häusliche Gesellschaft und Familie, also die wichtigste Grundlage des Staates, dadurch gestört wird, dass Ordnung und Sitte im Allgemeinen und der Begriff der Autorität durch Zuchtlosigkeit des Gesindes leiden, es wird auch der Nationalwohlstand, insbesondere das landwirtschaftliche Gewerbe, in nicht geringem Maße gefährdet. Und eine ungehemmte, immer weiter greifende Verwilderung des Gesindes und der ihm gleichzustellenden Arbeiter wird nicht nur Frivolität, Genusssucht und falsches Selbstbewusstsein einer Volksschicht, die dergleichen am wenigsten vertragen kann, immer weiter und tiefer einimpfen, sondern auch der Verdienstlosigkeit, dem Müßiggange mit allen ihren Folgen eröffnen. Dem darf und muss der Staat durch Strafe gegen die Ursachen dieser Übel entgegenwirken. Mitte des 19. Jahrhunderts erkennt Karl Marx, dass für den Menschen die Befreiung aus der zwanghaften Arbeit, die ihn von seinem gesamten Leben entfremdet, nur durch selbstbestimmte Arbeit erfolgen kann. Und selbstbestimmte Arbeit bedeutet Abkehr vom Zwang zur Lohnarbeit, der spezifischen Arbeitsform der kapitalistischen Industriegesellschaft. Noch weiter geht sein Schwiegersohn Paul Lafargue, wenn er gegen die Arbeitssucht der Menschen polemisiert und in dem gleichnamigen Buch das Recht auf Faulheit fordert. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Diese Sucht quält die Menschheit seit 2 Jahrhunderten. Diese Sucht ist die Liebe zur Arbeit. Die rasende Arbeitssucht, getrieben bis zur Erschöpfung der Lebensenergie des Einzelnen und seiner Nachkommen. Lafargues Polemik aus dem 19. Jahrhundert gegen die sogenannte Arbeitsreligion nimmt heutige Auseinandersetzungen mit dem modernen Arbeitsethos vorweg. Wenn die Arbeiterklasse sich das Laster, welches sie beherrscht und ihre Natur herabwürdigt, gründlich aus dem Kopf schlagen und sich in ihrer furchtbaren Kraft erheben wird, nicht um die Menschenrechte zu verlangen, die nur die Rechte der kapitalistischen Ausbeutung sind, nicht um das Recht auf Arbeit zu fordern, das nur das Recht auf Elend ist, sondern um ein ehernes Gesetz zu schmieden, das jedermann verbietet, mehr als 3 Stunden pro Tag zu arbeiten, dann wird die alte Erde zitternd vor Wonne in ihrem Inneren eine neue Welt sich regen fühlen. Aber wie soll man von einem durch die kapitalistische Moral verdorbenen Proletariat einen männlichen Entschluss verlangen? Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Lieber mal hin für mich. Also Faulheit statt Arbeit? Volker Gerhardt. Die natürliche Form der Lebensbewältigung durch den Menschen ist die Aktivität, ist das Tun. Und insofern kann man den Menschen wirklich dadurch auch definieren, dass er ein arbeitendes Tier, ein Animal laborans ist, das eben auch an sich erfährt, dass es eine solche Funktionslust gibt, etwas zu tun, den Wunsch, Erfolg zu haben, auch mit diesem Erfolg aufzufallen und auf diesem Wege einfach seine Kräfte zu erproben und zu wachsen. Der Mensch als Animal laborans. Eine solche Reduktion des menschlichen Tätigseins auf das Arbeiten hält Wolfgang Engler für problematisch. Also wenn ich sozusagen die Arbeit oder die Reduktion des Menschen auf Arbeit kritisch sehe, dann kann ich mich ja wenigstens im Ansatz der Erkenntnis öffnen, dass es vielleicht noch was anderes als Arbeit gibt, eine Existenzform, von mir aus die Aktivität oder vielleicht auch die Inaktivität irgendwie schätzen, lernen oder anerkennen, als etwas zum Menschen Gehöriges, was nicht von vornherein disqualifiziert. Faulheit, Trägheit, Nichtstun, jede Form der Nichtarbeit wird in unserer heutigen Zeit wieder verstärkt herabgewürdigt. So wird den Arbeitslosen immer wieder pauschal unterstellt, dass sie faul und träge seien. So auch der ehemalige deutsche Bundeskanzler im Frühjahr 2001. Es gibt kein Recht auf Faulheit in dieser Gesellschaft. Naja, also diese Äußerung von Gerhard Schröder muss man natürlich im Zusammenhang der damaligen politischen Diskussion sehen. Und es gab eben den Vorwurf, dass sehr viele Arbeitslose, weil sie gut versorgt waren und weil es so bequem war, nicht zu arbeiten und dafür dann Geld zu bekommen, eine Kritik an einem solchen Verhalten, das in der Tat einer Trittbrettfahrermentalität entspricht. Jeder von uns kennt das Nichtstun, verschiedene Formen wie Faulheit, Langeweile, Gewohnheiten, denen wir nachgehen, die im Grunde auch als Nichtstun bezeichnet werden können. Und das Besondere unserer heutigen Zeit ist, dass das Nichtstun fast immer mit einem schlechten Gewissen verbunden ist. All die nicht Teil der Lohnarbeitsgesellschaft und des Erwerbssystems sind, sich Vorwürfe und scheele Blicke zumindest, wenn nicht sogar Kontrollen, Überwachung der Ämter gefallen lassen müssen, mischt sich wahrscheinlich doch in die Laxheit und Lässigkeit ein ziemlich ungutes Gefühl oder doch ein Gefühl zur Gesellschaft der richtig guten, normalen Leute nicht dazuzugehören. Das wird dann, glaube ich, tagtäglich vermittelt. Ich kann mir das nicht als ein rundherum entspanntes und glückliches Lebensgefühl vorstellen. Alles, was nicht produktiv ist, was keinen produktiven oder kreativen Ausschuss hat, das lässt sich nicht ohne weiteres einordnen in unsere Arbeitsgesellschaft und wird von daher erstmal kritisch beäugt. Es gibt ein Recht auf Faulheit und ich glaube, dass jeder das auch in Anspruch nimmt. Nur trauen sich die wenigsten, das so deutlich zu formulieren. Der einzige Grund, ich bin leider viel zu faul. Entspannt und glücklich leben, mit einem Recht auf Faulheit und ohne Zwang zur Lohnarbeit. Naives Schwärmen oder konkrete Utopie? Arbeit macht krank und Faulheit frei? Die Realität scheint doch komplizierter zu sein. Das muss ich ja nicht rechtfertigen, wenn ich nichts tue. Dann tue ich halt nichts. Das Problem könnte eher daran bestehen, dass ich nach außen mich sehr viel geschäftiger und sehr viel aktiver und sehr viel mit Terminen beladener und gewollter und nachgefragter gebe, als ich es wirklich bin. Aber die Leute sind wahrscheinlich tatsächlich sehr viel untätig, in dem Sinne auch fauler, als sie nach außen hin zugeben. Es gibt vielfältige Gründe, nichts zu tun. Man kann zum Beispiel erschöpft sein, weil man schon so viel getan hat. Oder insgesamt sehr viel gearbeitet hat und insofern einen Anspruch darauf hat, sich zu erholen und einfach erst einmal den Feierabend zu genießen oder in Ferien zu fahren, in der Sonne zu liegen und gar nichts zu tun. Ist Faulheit demnach lebensnotwendig? Natürlich nur, wenn das Faulsein nicht als Folge eines depressiven Rückzugs aus dem Leben begriffen wird. Faulsein kann nämlich auch Melancholie gegenüber dem Leben bedeuten oder Trauer gegenüber den ökonomischen Zwängen der heutigen Lohnarbeitsgesellschaft. Nein, Faulsein als eine bewusste Handlung. Eine Provokation? Durchaus. So bereits der deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing 1771 in seinem Lob der Faulheit. Fleiß und Arbeit lob ich nicht. Fleiß und Arbeit lob ein Bauer. Ja, der Bauer selber spricht, Fleiß und Arbeit wird ihm sauer. Faul zu sein sei meine Pflicht. Diese Pflicht ermüdet nicht. Bruder, lass das Buch voll Staub. Willst du länger mit ihm wachen? Morgen bist du selber Staub. Lass uns faul in allen Sachen, nur nicht faul zu Lieb und Wein, nur nicht faul zur Faulheit sein. Man wird mich immer faul nennen, warum soll ich da was tun? Ich leg mich jetzt hier hin und ich steh nie wieder auf. Heutzutage wird das Thema Arbeit immer mehr zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Die Menschen, die Arbeit haben, sind zunehmend mit dieser Arbeit überfordert und die, die keine haben, mit dem aufgezwungenen Nichtstun. Die hohe Arbeitsbelastung in den westlichen Industriegesellschaften führt immer häufiger zu Herz- und Kreislauferkrankungen. Immer mehr Menschen brauchen aufgrund dieser hohen Arbeitsbelastung und auch durch immer längere Phasen von Arbeitslosigkeit psychologische und psychiatrische Betreuung, weil Neurosen und Depressionen massiv zunehmen. Wie können wir diesem Dilemma entkommen? Ich glaube, wir müssen erstmal wieder zur Muße finden. Das ist überhaupt das Schwierigste, dass wir wieder lernen, gelassener mit unserer Zeit umzugehen, überhaupt zu erkennen, dass wir die Wahl haben, zu entscheiden, ob wir uns immer nur den äußeren Anforderungen unterordnen oder ob es nicht auch Momente oder Zeiten oder ob es überhaupt eine Wahl gibt, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Und hier nehme ich mir meine Zeit und hier entscheide ich, wie ich sie gestalte. Also legt mal Siesta ein. Früher ging man sogar nach Hause, zum Beispiel in Frankreich, in Italien kennt man das, ist, wenn man keine weiten Wege hatte, schläft vielleicht ein Stündchen, geht wieder zur Arbeit. Das heißt, da hat schon irgendwie ist in den Tag ein Wechsel von Arbeits- und Freizeiten eingebaut und beide kommen gewisserweise zu ihrem Recht. Wir müssen also das produktive Faulsein oder den Müßiggang erst wieder erlernen. Man wird mich immer faul nennen. Faul! Arbeit versus Faulheit. Das Thema hat nach wie vor eine existenzielle Bedeutung. Vor allem angesichts der Krise der gegenwärtigen Arbeitsgesellschaft, in der das Alte nicht mehr greift, aber das Neue seinen Platz noch nicht gefunden hat. Die Philosophin Hannah Arendt schreibt in ihrer Vita Activa: Denn so viel ist sicher, das Maß für die Welt ist nicht die zwingende Lebensnotwendigkeit, die sich in der Arbeit kundgibt. Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Arbeit mehr, tut doch mal lieber mal hin für mich.